Ich wache morgens auf mit dem Text in meinem Kopf, der den Tag bestimmen wird. Ich fühl mich wie ein Kochtopf, der überläuft vor Wut, die ich in mir züchte wie Kamele. Die eine Sprache mit mir sprechen, die ich nicht verstehe. So begehe ich den Tag mit Blut auf meinem Teller. Ich schaue auf die Uhr, der Zeiger geht immer schneller. Eilig noch das Brot runtergewürgt, die Zähne noch gewürzt. Und ab dafür in die Welt der Könige und Fürsten. Ich schau mich um, auf einmal seh ich den Bus nur noch von hinten. Jetzt darf ich zu Fuß zum Bahnhof hinken. Es blinken die Nomaden der Moderne mir in Wohlstand ins Gesicht. Es passt zu meiner Stimmung, dass es auch in Strömen pisst. Den Blick nach unten setzt den Weg fort wie Forrest Gump. Wie auf der Straße ist mein Platz in der Gesellschaft der Rand. Warum gibt es Krieg, kommt's mir in meine Gedanken. Sofort unterbrochen durch die nächste rote Ampel, an der ich jetzt stehe und nicht weiterkomme. Ging ich doch, oh wehe, grüß mich bald ne Nonne. Also bleib ich demütig stehen vor der Macht des Mannes, die er mit einem Tritt aufs Pedal ausübt, denn er kann es. So wie es ausschaut, hab ich keine Chance, auch wenn ich mich bemühe. Ist die Matrix schon geladen, auch morgens in aller Frühe laufen die Programme ab wie echte Naturgesetze. In etwa einer Stunde beginnt die echte Arbeitshetze. Ich weiß nicht, wie's heute laufen soll, wie schaff ich den Mehrwert, mit dem mein werter Herr Direktor meinen Lohn rechtfertigt. Heute sollen wieder Tonnen von Plastikware abgefertigt werden. Ich sterbe tausend Tode, das Band fließt gewandt durch Tal der lebendigen Toten im Blaumann. Keiner von ihnen kann sich mehr daran erinnern, wie es mal war, als man sich noch nicht ausgenommen hat, Jahr für Jahr. Am Anfang war's für die erste Wohnung, dann das Auto, danach kam das Haus, jetzt geht man kaufen einfach so. Weil es muss einen Grund geben für die Qual, die man erleidet. Wenn sie einem ausgeht, dann wird die Frau vom Nachbarn beneidet. Außer dem Himmel gibt es keine Grenze für den Konsum. Nach einer Zeit ist man zwar auch gegen Pornos immun, doch was Neues gibt es immer, dank an die Designer. Sie sind die Egomanen und die Erfinder der neuen Zeit, in der alles vermarktet wird, weil wir brauchen alle Freiheit. Die Freiheit des Geldes ist damit gemeint, sonst nichts, nein, nicht dein Leben ist dabei. Das ist ja gerade das Gemeine, wenn du dir Raum kaufen willst, dann vermarkte Steine. Vielleicht hast du Erfolg damit und bist dann die Oberschicht. Dann wird auch dir dein Kind beim Essen vom Obergewicht. Und wenn du doch versagst, dann sei dir immer bewusst, ein Prolet fürs Fließband wird bestimmt immer gesucht.